Ist das so halbwegs verständlich geworden? Ja, ich glaube schon. Also ich würde erstmal dazu sagen, dass also genau das auch Kral reflektiert hat, also seine wesentlichen Leitmotive war eben diese Historisierung auch der Organisationsfrage letztendlich. Und ich habe jetzt gerade, ist mir entfallen, welchen Text, aber er zum Beispiel auch darstellt, dass zum Beispiel Marx, Engels oder Lenin später mit viel manifesteren Formen des Widerspruchs sozusagen umzugehen hatten und für sie viel weniger die Offenkundigkeit und das Aufbrechen von Entfremdungs- oder Emanzipationsbedürfnissen eine Rolle spielte und Klassenbewusstsein quasi gesetzt war, also das Entstehen von Klassenbewusstsein nicht das Problem war, sondern die Ausprägung, die sich sozusagen, die Revolutionierung dieses Bewusstseins, während dass er für seine Zeit bereits sagt, dass viel eher eine Frage war, wie überhaupt Klassenbewusstsein entsteht. Also an welcher Stelle entsteht Klassenbewusstsein? Und ich würde dir recht geben, dass wir natürlich heute, in der, weitere 30 Jahre später, natürlich da eher noch weiter von entfernt sind, sozusagen das erstmal zuallererst überhaupt das erfahrbar zu machen, Klassenbewusstsein entwickeln zu können. Oder, ne? Also die Reflexion auf Klassenbewusstsein leisten zu können. Das zum einen, also das ist auf jeden Fall eine wichtige Fragestellung. Auf der anderen Seite sind die 60er Jahre, oder ist sozusagen gerade, würde ich mit Kral sozusagen einwerfen, dass da gerade der intellektuelle Protest, also der Protest an den Universitäten, nur dadurch sozusagen, dass die Möglichkeit des Entstehen von Klassenbewusstsein geschaffen hat, dass Widersprüche aufgebrochen sind. Also dass tatsächlich Privilegien, die intellektuellen Privilegien verloren haben durch die dritte technische Revolution praktisch, also durch die Durchökonomisierung oder die Integration der geistigen Arbeit in den Produktionsprozess und damit die Proletarisierung der intellektuellen, der geistigen Arbeit letztendlich auch. Und dass in diesem Verlust der Privilegien die bürgerliche oder die wissenschaftliche Intelligenz sozusagen durchmachen musste, diese Widersprüche offenbarte. Und in diesen Widersprüchen entstand die Möglichkeit, Klassenbewusstsein zu entwickeln, eben für die spezielle betroffene Gruppe, gesellschaftliche Gruppe. Und genauso, da würde ich dir wieder recht geben, würde ich auch jetzt davor zurückschrecken, krampfhaft danach zu suchen, wo jetzt globale Widersprüche auftreten, die Revolution jetzt sozusagen näher rücken oder die Revolution in, also jetzt die endgültige Revolution jetzt sozusagen aktualisieren, sondern dass tatsächlich die Aktualität der Revolution und die Aktualität des Erarbeitens von Klassenbewusstsein tatsächlich in der konkreten Situation von uns ist, so wie du gesagt hast, dass wir in dem Moment, wo wir uns überhaupt organisieren, in den Problemen, die wir jetzt sozusagen in den Problemen mit Entfremdung in allen Bereichen, nicht nur des ökonomischen, wie auch des reproduktiven Daseins sozusagen, die uns dahin treiben, überhaupt uns zu organisieren, hier zusammenzutreffen und nicht einfach nur am Wochenende zu faulenzen, weil wir in der Woche wieder arbeiten müssen. Das sind die Widersprüche sozusagen, die uns dazu treiben, überhaupt Klassenbewusstsein zuallererst mal zu entwickeln, einen Begriff von Totalität erfahrbar zu machen. War das ein bisschen verständlich? Ja.